In einer engen Aula an der Uni Zürich finden sich am 19. September 1946 etwa 100 Zuhörer ein. Es spricht ein prominenter Redner, Winston Churchill, der abgewählte Kriegspremier der Briten, der Hitler resolut die Stirn geboten hat. Vom Zweiten Weltkrieg erholt sich Europa noch immer, doch Churchill blickt bereits weit nach vorn. Europa, doziert er, muss sich neu definieren, als Familie. Es bedürfe einer Struktur, die Frieden und Sicherheit garantieren kann. What is this sovereign remedy? It is to recreate the European family and to provide it with a structure under which it can dwell in peace, in safety and in freedom. We must build a kind of United States of Europe. Eine Art Vereinigte Staaten von Europa. Nur so, gestützt vom festen Glauben an eine gemeinsame Identität, könne sich der Kontinent aus eigener Kraft vor dauerhaftem Elend bewahren, so Churchill. If Europe is to be saved from infinite misery, there must be this act of faith in the European family. Let there be justice. Mercy and freedom. Die Vorstellung eines in Frieden vereinten Europas greift Churchill nicht als erster auf. Bereits 1693 erscheint in Großbritannien ein Pamphlet, das spätere Entwicklungen auf dem Kontinent erstaunlich präzise vorzeichnet. Verfasser ist der Händler und Philosoph William Penn. In den 1670er Jahren ist er maßgeblich an der Gründung der Kolonie Pennsylvania beteiligt, kehrt dann aber in die Heimat zurück. Diese wird von Konflikten und Blutvergießen heimgesucht. In seinem Essay über den gegenwärtigen und künftigen Frieden in Europa entwirft er deshalb eine politische Ordnung, dank derer, so glaubt er, der Kontinent seinen gewaltsamen Charakter ablegen könnte. Penn schreibt: Wem angesichts der gegenwärtigen blutigen Tragödien nicht das Herz bricht, ist kein Mensch, vielmehr eine Statue aus Stein. Was können wir mehr herbeisehen als den Frieden? Der Friede wird gestützt von Gerechtigkeit, welche die Frucht eines auf allgemeiner Zustimmung beruhenden Regierens ist. Für eine nachhaltige Friedensarchitektur schlägt Penn etwas nie Dagewesenes vor. Einen europäischen Staat, wie er es nennt, der als Vermittlungsinstanz zwischen den rivalisierenden Ländern wirken soll. Etwa 20 Mächte zählt er auf. Neben England und dem Heiligen Römischen Reich gehören das Osmanische Reich und das russische Zarentum dazu. Je nach Größe haben die Mitglieder der Versammlung unterschiedlich viele Stimmen. Die Debatten finden in einem wechselnden Ort statt. So entsteht laut Penn eine Wertegemeinschaft, die das Konfliktpotenzial minimiert und überdies eine freiheitlich geprägte und wirtschaftlich prosperierende Gesellschaft fördert, erklärt der Historiker Klaus Bernet. Friede war vor allem ein umfassend zu verstehender Begriff. Nicht nur die Abwesenheit von Krieg und Militär, sondern die Herstellung einer friedlichen, gerechten Gesellschaft von den obersten Ständen bis runter in die untersten sozialen Schichten. Mit Teilhabemöglichkeiten, mit gewerblichen Freiheiten. Penns politisches Denken enthält Einflüsse aus dem sich entwickelnden Liberalismus. Vordenker wie John Locke zählt Penn zu seinem engen Bekanntenkreis. Die Überlegungen einer europäischen Friedensordnung sind gleichwohl vorrangig aus Penns religiöser Prägung heraus zu verstehen, ergänzt Bernet. Schon als Jugendlicher konvertiert William Penn zum Quäkertum und wird schnell zu einem zentralen Sprecher der Glaubensgemeinschaft. Für die Verbreitung der quäkerischen Botschaften setzt sich Penn zeitlebens ein. Die Prinzipien des Quäkertums, Gemeinschaft, Toleranz, auch gegenüber anderen Religionen, die soziale Gerechtigkeitsfrage, das sind alles die Punkte, die im Quäkertum eine Rolle spielen und die gleichzeitig in dem Essay hervortreten. Nur da sind sie halt nochmal ein politisches Gewand gekleidet und einer anderen Sprache gebracht, als wie man sie in frommeren Quäkertexten finden würde. Penns Gedanken bringen Europa einer Friedensordnung nicht näher. Sein Werk wird zwar mehrmals neu aufgelegt, über seine religiöse Gemeinschaft hinaus ist das Interesse am Aufsatz aber gering. Politisch bleibt es in Europa unruhig. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts erschüttert Napoleons Expansionsdrang den Kontinent. Auf dem Wiener Kongress zementiert anschließend Fürst Metternich, Außenminister des Kaisertums Österreich, das Gleichgewicht der fünf europäischen Mächte. Von einem supranationalen Bündnis oder gar einem Universalstaat ist keine Rede. Die Hoffnung auf einen europäischen Bund bleibt aber lebendig. Im August 1849 verleiht der französische Dichter Victor Hugo diesem Wunsch Ausdruck. Auf einem Friedenskongress in Paris wendet er sich an die Herrscher der Großmächte und gibt eine kühne Prognose ab. Sie werden noch viele Streitfälle zu schlichten und Proteste zu behandeln haben. Aber wissen Sie, womit Sie die Soldaten, Kanonen und Schwerter ersetzen werden? Mit einem Holzkästchen, das sie Wahlurne nennen werden. Doch auch dies bleibt vorerst eine Utopie. Europa definiert sich weiter über seine Konflikte und die verheerendsten Kriege seiner Historie stehen dem Kontinent noch bevor. Erst auf den Trümmern des Zweiten Weltkriegs wird Europa die politische Integration als Mittel zur Friedenssicherung ernsthaft ins Auge fassen.